Hier im Hafen von Wladiwostok, wo die Wellen des Pazifiks an die Kaimauer schlagen, ist Moskau weit weg. Fast 9 Stunden dauert ein Direktflug. Mit dem Zug ist man 6 Tage unterwegs. Doch die politische Landschaft sieht hier im fernen Osten Russlands so ähnlich aus wie in den meisten anderen Regionen des Riesenlandes, erzählt der Journalist Wassili Avtschenko. Vorhersehbar ist das Wahlergebnis, entsprechend gering ist das Interesse am Wahlkampf. In der Jelzin-Zeit gab es eine echte regionale Opposition. Da haben sich Gouverneure und Bürgermeister getraut, gegen Moskau zu sein. Dann aber kam die Putin-Zeit. Jetzt sind alle in der einen richtigen Partei und von Moskau abhängig. Die richtige Partei, das ist die Partei Geeintes Russland, die Partei der Staatsmacht, die alles dominiert und die Politik von Wladimir Putin unterstützt. Daneben gibt es 3 weitere Parteien, die zwar formal im russischen Parlament in der Opposition sind, am Ende aber dem Kreml-Kurs folgen. Ein Beispiel ist die Kommunistische Partei. Deren Politiker kritisieren zuweilen durchaus die Regierung, etwa das Infrastrukturprogramm, bei dem jeder Russe kostenlos 1 Hektar Land im fernen Osten erhalten kann, um dort dann nach Belieben zu investieren. Der Regionalpolitiker Gennadi Kulikov von den Kommunisten sagt dazu: Stellen Sie sich vor, ich bekomme diesen Hektar, aber es gibt keine Straße, kein Wasser, keinen Strom. Die Kommunen haben kein Geld dafür und es geht um große Beträge. Ich glaube, die Regierung kann dieses Projekt gar nicht umsetzen. So lief es mit allen Versprechen der letzten Jahre. Zusammengenommen 90% der Menschen dürften im fernen Osten auch diesmal wieder für die Parteien stimmen, die das derzeitige politische System stützen. Dabei hat die Region viele eigene Probleme, sagt Journalist Wassili Avtschenko. Der ferne Osten ist insgesamt etwas depressiv. Die Region ist dünn besiedelt, deshalb hat es die Wirtschaft schwer. Produktions- und Transportkosten sind hoch, die Nachfrage gering. Der Lebensstandard ist niedriger als in der Hauptstadt Moskau. Tatsächliche Oppositionsgruppen haben es im fernen Osten wie überall im Land schwer. Sie finden kaum Gehör, weil sie Druck von Behörden und Staatsmedien bekommen, aber auch, weil sie zersplittert sind und charismatische Führungsfiguren fehlen. Nikolai Markovtsev ist in Wladiwostok für die Oppositionspartei Jabloko aktiv. Er macht die Führung in Moskau verantwortlich für das, was schiefläuft. Von oben werden schöne Dinge versprochen, aber dann passiert nichts. Angekündigte Investitionen bleiben aus. Es werden Bürgerrechte verletzt, die Rechte von Geschäftsleuten nicht beachtet. Unsere Gesetze sind fehlerhaft. Es gibt zu viel Bürokratie und Korruption im großen Stil. Diese Missstände beklagen zwar viele Menschen, doch mehr als 1% werden die offen regierungskritischen Parteien am Ende nicht bekommen. Eine Proteststimmung gibt es trotz der Wirtschaftskrise nicht. So rechnet auch hier im fernen Osten niemand mit einer Überraschung am Wahltag.